41. Sie reisten vom Berg hoch ab. Sie machten Halt in Zalmona. 42. Sie reisten von Zalmona ab. Sie machten Halt in Funon. 43. Sie reisten von Funon ab. Sie machten Halt in Obot. 44. Sie reisten von Obot ab. Sie machten Halt in Jotjeha-Abarim. Das war im Land Mob. 45. Sie reisten von Jim ab. Sie machten Halt in Dibon-Gehadi. 46. Sie reisten von Daibin-Ger ab. Sie machten Halt in Almond-Diblatheim. 47. Sie reisten von Almond-Diblatheim ab. Sie machten Halt am Berg Abarim. Er war östlich von Nebo. 48. Sie reisten vom Berg Abarim ab. Sie machten Halt in der Wüste Mob. Das war am Jordan, bei Jericho. 49. Sie machten Halt am Jordan. Das war von Beth-Hajesimeth bis Abel-Hasitim. Es war in der Wüste Mob. 50. Gott sprach zu Mose. Das war in der Wüste Mob. Es war am Jordan, bei Jericho. 51. Gott sagte, sprich zu den Israeliten. Ihr werdet über den Jordan gehen. Ihr kommt dann ins Land Kanaan. 52. Ihr müsst alle Menschen aus dem Land vertreiben. Ihr müsst ihre Götzenbilder zerstören. Zerstört auch ihre Opferstätten. 53. Nehmt das Land ein. Wohnt darin. Ich gebe euch dieses Land. Es gehört euch. 54. Ihr sollt das Land durch Los aufteilen. Jeder Stamm bekommt einen Teil. Große Stämme bekommen viel Land. Kleine Stämme bekommen weniger Land. Was das Los zeigt, das gehört ihnen. Jeder Stamm bekommt sein Land. 55. Wenn ihr die Menschen nicht vertreibt, wird es schwer. Sie werden euch Probleme machen. Sie werden euch im Land stören. Es wird wie Dornen und Stacheln sein. 56. Dann werde ich euch dasselbe tun. Was ich ihnen tun wollte, tue ich euch.